In Blankenese gibt es einen Chinese, der macht lecker Mayonnaise. Gibt es einen Chinese, der macht lecker Mayonnaise? Gibt es einen Chinese, der macht lecker Mayo?